Deutschlandradio Kultur. Hörspiel. Willkommen zu unserer Ursendung. Wir möchten Ihnen heute mit dem Hörspiel Crusoe nach Lutz Seilers gleichnamigem Roman eine besondere Feiertagsfreude bereiten. Der Lyriker und Erzähler Lutz Seiler, 1963 in Gera geboren, wurde für sein Romandebüt mit dem Deutschen Buchpreis 2014 ausgezeichnet. Erzählt wird die Geschichte um den Literaturstudenten Edgar Bendler aus Halle, der auf die Insel Hiddensee reist und dort im Klausner, einer Inselkneipe, Anstellung als Saisonkraft findet. Er trifft auf eine verschworene Gemeinschaft, allesamt Gestrandete, Schiffbrüchige des Lebens und des Landes. Krusowitsch, genannt Kruso, führt ihn in die Rituale der Eskas ein, wie die Saisonkräfte in der DDR genannt wurden. Mit Crusoe verbindet Ed eine schwierige, intensive Freundschaft. Crusoe. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Lutz Seiler. Bearbeitung und Regie Ulrich Gerhardt. Komposition Daniel Dickmeis. Nur 3 Wochen waren vergangen, seit Dr. Z. ihn gefragt hatte, ob er nicht willens wäre. Er gebrauchte diese Formulierung, seine Abschlussarbeit über den expressionistischen Dichter Georg Trakl zu schreiben. Vielleicht kann sich später sogar mehr daraus ergeben. Für Dr. Z. war Ed in erster Linie jener Student, der jeden der behandelten Texte auswendig hersagen konnte. 2 Nächte schlief Ed kaum, um alles über Trakl zu lesen, was in der Institutsbibliothek vorrätig war. Schreiben und Leben des Georg Trakl. Pharmaziestudent, Heeresapotheker, Morphinist und Opiumesser. Neben Ed in seinem Sessel schlief Matthew. Der Name stammte von G. Bis heute wusste er nicht, wie G auf diesen Namen gekommen war, und er würde es niemals erfahren, es sei denn, die Katze würde es ihm sagen. Irgendwann einmal. Allen Hilfsangeboten hatte Ed sich entzogen. Sein Dasein ohne G. Fast war es eine Art Hypnose, und irgendwann ließen die Mitleidsbekundungen nach, die Hilfsangebote verstummten, die besorgten Blicke blieben aus. Nach 4 Jahren im selben Studiengang hatten alle die passenden Bilder im Kopf. G. und Ed Hand in Hand vor dem Institut, die lange zärtliche Umarmung, während der Vorlesungssaal sich langsam füllte. G. und Ed und ihre Szenen am Abend im Café Corso, zuerst ging es um etwas, dann um alles und dann spät nachts die überschwänglichen Versöhnungen an der Straßenbahnhaltestelle. Aber erst nachdem die letzte Bahn abgefahren war und sie nach Hause laufen mussten, 3 Stationen bis zum Rannischen Platz und bis vor ihre Tür. Während die Tram ihre letzten Kurven machte auf ihrer letzten Fahrt durch die Stadt und das höllische Jaulen und Kreischen des stählernen Fahrwerks die Nacht über Halle erfüllte wie ein Vorbote des jüngsten Gerichts. Ed, so hatte G. ihn genannt, manchmal auch Edge oder Ede. Dann am Vorabend seines 24. Geburtstags war Matthew verschwunden. Die halbe Nacht hatte Ed gelesen für das Brooks-Seminar von Dr. Z. In dem ich nun bald hin, bald her im Schatten dieses Baumes gehe. Am Morgen ging er ins Institut. Am Nachmittag fehlte Matthew noch immer und er begann ihn zu rufen. Matthew! Eine Weile stand Ed am geöffneten Fenster und lauschte den Ratten. Er dachte, Geburtstag, mein Geburtstag, und begann erneut zu rufen, Matthew. Ohne dass er es eigentlich bemerkte, hatte er sich erst ganz leicht und dann immer weiter vorgebeugt über den niedrigen, mit einer Eisenstange aufgestockten Fenstersims. Wie ein Tongerät umklammerte er mit beiden Händen die rostige Stange und entließ seinen Oberkörper langsam in den Hof. Matthew! Wie getroffen schlug Ed ins Zimmer zurück. Es war Matthew gewesen, Matthews Schrei. Ein empörtes, beleidigtes Kreischen oder Quietschen, das Geräusch eines ungeölten Scharniers, eine Tür zwischen Diesseits und Jenseits, die mit einem Knall zugeschlagen war und ihn zurückgeschleudert hatte aus dem Sturz. 1., 2., 3. Stockwerk. Ihm war schwarz vor Augen. Nach einer Weile gelang es ihm, die Hände vom Gesicht zu nehmen. Sein Blick fiel auf das offene Fenster. Die Katze war sehr still. Sie war gar nicht da. Während er einschlief, beugte sich G über ihn. Sie war ganz nah und deutete mit dem Finger auf ihren halboffenen Mund. Dabei zog sie ihre Lippen in die Breite und presste die Spitze ihrer kleinen, glänzenden Zunge hinter die Vorderzähne, die bei ihr leicht schräg zueinander standen, wie der Schieber eines Schneepflugs. »Matthew, sagen Sie mal Matthew.« Er versuchte auszuweichen und fragte, ob alle Englischlehrerinnen diesen kleinen Schneepflug im Mund hätten, in dem die Zunge sich so gut einschmiegen ließe. G. schob ihren Zeigefinger in seinen Mund. »Edgar Bendler ist das Ihr Name. Edgar Bendler, 24 Jahre. Was fehlt Ihnen denn, Ed? Sie meinen, Ihre Behinderung sei angeboren? Dann sagen Sie mal Thanks. Thanks. Sagen Sie mal Both of Us. Both of Us.« Der Finger in seinem Mund bewegte sich jetzt und erklärte ihm alles. Alles, was ihm fehlte. Und jetzt noch einmal. Both of Us. Und dann so lange Sie können. Bitte. Both. Both. Steif wie eine kleine schwarze Sphinx setzte sich Matthew neben das Bett, um eine Weile dabei zuzusehen, wie er langsam, sehr langsam in G eindrang, so wie es ihr am besten gefiel, millimeterweise. Den ganzen Tag war er halb bewusstlos durch die Stadt geirrt. Der Schreck dröhnte noch in seinem Schädel und er schämte sich, was auf irgendeine Weise mit der Frage zusammenhing, ob er gesprungen war oder nicht. Warum nicht gesprungen? Was hier noch verloren? Edgar Bendler hatte beschlossen zu verschwinden. Ein Satz wie aus einem Roman. Er hatte entschieden, wirklich niemandem Bescheid zu geben. Erst am späten Nachmittag konnte er seine Tasche packen. Er wählte ein paar Bücher aus, dazu ein übergroßes, braunes Notizbuch, ein Geschenk von G. In einem Schuhkarton mit Postkarten und Stadtplänen fand er eine ältere Landkarte der Ostseeküste. Zuletzt schraubte er die Sicherungen aus und stellte sie auf den Zähler. Noch vor dem Aussteigen roch er das Meer. Aus seiner Kindheit, ihre einzige Ostseereise, kannte er das Hotel am Bahnhof. Zum ersten Mal in seinem Leben nahm er ein Zimmer. Plötzlich, beim Überqueren der Straße, überkam Ed ein gutes Gefühl. Das alles ist der Beginn von etwas. Er fühlte den Schmerz, als erwachte er erst jetzt aus seiner Betäubung, millimeterweise. Der Anblick der Schiffe stimmte ihn euphorisch. In Halle hatte Ed einen Historiker kennengelernt, der den Winter über in einem Weinrestaurant bediente, wo er mit G. einige Male gewesen war. Zu Saisonbeginn kehrte der Historiker, so nannte man ihn noch, auf die Insel zurück. Endlich, endlich, wie er seinen Gästen gern zurief, die er gewöhnlich mit »Ihr Lieben« ansprach. Die Insel, ihr Lieben, hat alles, was ich immer gesucht habe, bereits wenn sie auftaucht, am Horizont, ihre schmale, zerbrechliche Gestalt, ihr feiner Umriss, im Rücken noch der letzte graue Hahnenkamm des Festlands, Stralsund mit seinen Türmen, das ganze Hinterland mit seinem Dreck. Ihr wisst, ihr Lieben, was ich meine. Ihr Lieben, die Insel taucht auf und augenblicklich vergesst ihr alles. Denn jetzt liegt sie vor euch und etwas Neues fängt an, ja, schon da. Auf dem Dampfer. Wie viele Denker des Landes trug er eine Art Marxbart. Die Freiheit, ihr Lieben, besteht im Kern darin, im Rahmen der existierenden Gesetze eigene Gesetze zu erfinden. Das ist ein Hauptzug des Lebens dort, oben im Norden. Im Norden war er an Land gegangen und Richtung Süden gewandert, etwa 6 Kilometer, die er dann noch einmal in umgekehrter Richtung zurücklegte. Am Ende des Tages, als er die Hoffnung bereits zu verlieren begann, machte ihm die Frage so gut wie nichts mehr aus. Hätten Sie vielleicht eine Arbeit für mich, aber ich bräuchte auch ein Zimmer. Er überlegte, wie lange er auf diese Weise weitermachen konnte, wie lange seine Kraft noch reichen würde, wann er umkehren müsste. Durch die Kiefern schimmerte ein helles, mit Holz verkleidetes Gebäude. Es erinnerte an einen Mississippi-Dampfer, der versucht hatte, durch den Wald das offene Meer zu erreichen. Ringsum ankerten kleinere Blockhütten wie Rettungsboote. Vom Schiff her zog sich eine gepflasterte Terrasse mit Tischen und Biergartenstühlen fast bis an den Steilhang heran. In der Mitte des Vorbaus war ein handgefertigtes Schild aufgeschraubt. Zum Klausner. Das Z war aufwendig verziert. Ed hatte den Schildermaler vor Augen, die Mühe, die dieser erste Buchstabe ihm bereitet haben musste, und augenblicklich überspülte ihn ein Gefühl tiefer Vergeblichkeit. Er schlenderte über die Lichtung zur Küste und blickte aufs Meer hinaus. Es war neblig, ein milchig verwaschener Horizont, den man atmen konnte, wenn man die Luft nur tief genug einsog. Man ist zugleich hier und dort draußen, dachte Ed. Ein kleinerer Mann erschien in der Tür und sah eine Weile regungslos zu ihm hin. Nach einer Weile hob er auf undefinierbare Weise die Hand, als begrüße er Ed. »Mein Name ist Krombach«, begann der Mann zu sprechen, so laut, als wäre eine halbe Hundertschaft von Leuten versammelt. »Werner Krombach, Direktor des Betriebsferienheims zum Klausner.« »Mein Name ist Edgar Bendler«, beeilte sich Ed zu erwidern. Er rief es in den Rücken des vorauseilenden Direktors. Sie durchquerten den Gastraum. Der Mann wirkte sportlich. Das glänzende Ei einer kleinen, gepflegten Glatze zog sich bis auf den Hinterkopf. Der Direktor reichte ihm die Hand. »Bitte nehmen Sie doch Platz, Herr Bendler.« Das Büro war nur ein Kabuff. An der Wand hing eine Reihe quadratischer Schaukästchen mit komplizierten Seemannsknoten, die aussahen wie hinter Glas ergraute Herzen. »Also gut, warum sind Sie hier, Herr Bendler?« »Ich suche Arbeit, aber ich bräuchte auch ein Zimmer.« Krombach drehte sich auf seinem Bürostuhl ins Profil und betrachtete die angegrauten Herzen. »Keine Angst. Auf diesem Stuhl musste sich noch niemand entschuldigen dafür. Im Gegenteil, gewissermaßen ist es die Voraussetzung. Meine Besatzung, glauben Sie mir, das sind die verschiedensten Typen, verschiedenste Wege, aber alle führten in dieses Büro. Und noch kein einziger wurde hier schlecht behandelt, nur weil ihn das Festland ausgespuckt hat. Die Insel hat uns aufgenommen und unter den SKs ist einer für den anderen da, wenn es darauf ankommt. In dieser Besatzung allerdings geht es um mehr, und darin sind wir uns alle einig.« »Gesund also?« »Ja, ja, ich denke.« »Niemand weiß, dass du hier bist?« »Nein«, entgegnete Ed rasch und nahm den Wechsel zum Du als eine Art Vorschuss. »Wie lange könntest du bleiben?« »Den Sommer?« Von draußen hörte er das Klirren von Geschirr. Das Fremde wehte ihn an, die Angst vor dem Eintritt ins Unbekannte. »Den Sommer also. Vielleicht auch den Herbst?« »Ja, vielleicht. Wir hatten Schwierigkeiten hier in der vergangenen Saison. Wir haben Leute verloren auf verschiedenste Weise. Unser letzter Eisverkäufer, zum Beispiel.« Der Direktor wirkte plötzlich erschöpft. Er bog Eds Ausweis mit der im Knick schon beschädigten Plastikhülle gegen die Bindung. Im nächsten Moment musste das Papier zerreißen. Dann ließ er das Heftchen einfach fallen, mit spitzen Fingern in ein für Ed unsichtbares Fach des Sekretärs. »Du bleibst, bis Crusoe zurückkehrt. Du arbeitest dich ein, dann sehen wir weiter. Unterkunft, freie Verpflegung, Verdienst pro Stunde 2,70 Mark. Was hältst du vom Abwasch? Bei entsprechender Eignung, wie gesagt. Alles andere kommt später.« Sein Platz befand sich an der Rückseite des Klausners. Er benahm sich ungeschickt, während er sich Eimer für Eimer in das Geheimnis der Zwiebel vertiefte. Auf Bewährung, dachte Ed, in diesem Hof, auf dieser Insel. Er versuchte, sich die Handgriffe seiner Mutter vor Augen zu führen, ihr blitzschnelles Hantieren mit dem kleinen Spitzen, wie sie das Rasierklingen scharfe Messer nannte. Manchmal wehte ein leichter, warmer Wind über die Küste in den Hof, der genügte. Bei Windstille aber trieb es ihm unweigerlich die Tränen in die Augen. Es war ein endloses, unerbittliches Weinen. Es war das erste Mal, dass er weinte, seitdem. Nach 3 Tagen war Ed sicher genug. Sein Rücken schmerzte, aber das Schälen ging jetzt wie von selbst und er fühlte eine angenehme Leere in seinem Kopf. Er staunte darüber, wie zufrieden ihn die Arbeit machte. Alexander Krusowitsch. Die meisten sagen Crusoe, ein paar Freunde nennen mich Losch von Alexander, das heißt von Aljoscha, Aloscha, Losch. Lächelnd nahm er Ed das kleine Spitze aus der Hand und führte ihn wie einen Blinden über die Rampe ins Innere des Klausners. Eine länger andauernde Berührung war er seit G., seit über einem Jahr also, nicht mehr gewöhnt. Genauer gesagt, er war ihr nicht mehr gewachsen. »Danke«, sagte Ed und sah zu Boden. Mehr brachte er nicht heraus. Und wofür bedankte er sich? Man hielt Krusowitsch nicht für einen Russen. Er hatte schwarzes, halblanges Haar, seine Nase war schmal und kantig, sein Gesicht ein langes, weiches, nahezu perfektes Oval mit großen Wangen, die Augenbrauen fast gerade, dazu die dunkle Färbung seiner Haut. Krusowitsch glich eher einem Venezuelaner oder Kolumbier, der im nächsten Moment seine Panflöte hervorziehen würde. Der Abwasch war ein schmaler, gefliester Anbau mit einem im Halbdunkel liegenden Durchgang zum Gastraum und einer Schwenktür zur Küche. »Unser Hinterzimmer«, sagte Kruso. Unter den hochgelegenen Fenstern standen zwei große Steinbecken sowie zwei kleinere Becken aus Stahl. Das Wasser strömte aus kurzen Gummischläuchen, dazwischen stählerne Ablagetische. Der Fußboden war schmierig und glatt, die ehemals rotbraunen Fliesen hatten sich mit dem Schmutz versöhnt und einen Grauschleier angenommen. »Wir arbeiten hier mit der bloßen Hand. Zeig mir deine Hände.« »Bleib so«, sagte Kruso, griff nach einer Limonadeflasche auf dem Fenstersims und schüttelte etwas von einer dicken weißlichen Flüssigkeit auf seine Handrücken. »Nicht die Hände eines Studenten«, urteilte Kruso und fuhr ihm kräftig zwischen die Finger, dass Ed um ein Haar aufgeschrien hätte. Aber nichts und niemand hätte ihn dazu bringen können, sich jetzt eine Blöße zu geben. Kruso lächelte ihn ernsthaft an. Zum Abschluss hob er seine Rechte, als wollte er schwören, legte aber nur Daumen und Zeigefinger aneinander. Der Präzisionsgriff, du weißt, Daumen und Zeigefinger finden plötzlich zueinander und die Menschwerdung des Affen beginnt, lange vor dem ersten Wort. Das Steinbecken fürs Grobe, Töpfe, Pfannen, Schüsseln und das stählerne Spülbecken für Mittagsgeschirr befanden sich auf seiner Seite. »Deine Seite«, erklärte Kruso. Sie lag am Durchgang zum Gastraum, ein kleiner, leicht abschüssiger Korridor, durch den die Kellner, nicht selten im vollen Lauf, das Geschirr heranschleppten und abwarfen. Kruso nannte es die Einflugschneise, für die es Regeln zu beachten gab. Auf Krusos Seite lag das Becken für Besteck, das möglichst lange weichen sollte, um dann ohne Zwischenschritt gereinigt und poliert zu werden. »Anders schaffst auch du das nicht«, erklärte Kruso und lächelte ihn abermals an. »Wozu sollte ich das versuchen?«, dachte Ed. Aber ehe noch die Frage in seinem Kopf zusammengesetzt war, spürte er die Wärme des Zutrauens und der Zuneigung in seiner Brust. Während Alexander Krusowitsch ihm mit wenigen präzisen, halb ins Becken, halb zu ihm hingesprochenen Sätzen das Zusammenspiel der verschiedenen Arbeitsbereiche des Klausners erklärte, Ausschank und Gaststube, Küche, Biergarten, Abwasch, Bettenhaus und Speisesaal der Betriebsurlauber, zog er mit einem einzigen Griff einen Stapel Mittagsteller aus dem Wasser. Eine einzige zeitlupenhaft ausgeführte Drehung seines kräftigen Handgelenks genügte, die Teller auf einem großen, von Rost übersäten Drahtgestell zu platzieren. »Wir müssen mehr davon machen, mehr und bessere vielleicht.« Er klang erschöpft und zugleich entschlossen. »Wir müssen selbst für uns sorgen, für uns und die Pilger, für uns und für sie, den ganzen Betrieb hier aufrechterhalten. Das ist unser täglich Brot.« Gern hätte Ed ihm zugestimmt, aber er wusste nichts von Metallgestellen oder ihrer Herstellung und noch weniger, wen Kruso gemeint haben konnte mit »die Pilger«. Tags zuvor war Ed zufällig Krombach begegnet am Strand. Er hatte sich ein Herz gefasst und den Direktor angesprochen, wann der Mann zurückkehren würde, von dem die Entscheidung über seine Einstellung abhängen sollte, war seine Frage. Krombach hatte geantwortet, dass Kruso einmal im Jahr jeweils in diesen Tagen die Insel umrunde. Es ist eine Art Gedenkmarsch zu Ehren seiner Schwester. Das heißt, wir wissen nie genau, wann er zurückkommt. »Hast du noch Fragen, Edgar?« »Nein.« Es war das erste Mal, dass Kruso ihn mit seinem Namen ansprach. Noch einmal spürte Ed die Wärme. In den ersten Stunden wusch und schrubbte Ed, ohne aufzublicken. Wie es ihm Kruso gezeigt hatte, gab er die guten Reste in verschiedene Schüsseln. Das Übrige schabte er mit einem fettigen Stück Pappe vom Geschirr in die Abfalltonne. Erneut war von den Pilgern die Rede gewesen und von ihrer Suppe, womöglich einer heiligen Suppe oder auch einer eiligen Suppe oder alles zusammen. Im öden Nachhall des Abwaschs war alles eine einzige Suppe. Ab und zu gab es Mittagsteller, die fast unberührt zurückkamen, mit ganzen Schnitzeln, Kohlrouladen, Kartoffeln, Gemüse. Dann war es einfach. Zuerst war Ed wie geblendet vom Auftritt der drei Kellner. Männer mit weißen Hemden und schwarzen Anzügen, sozusagen im Frack. Das Ganze schien eine Art Zirkus zu sein. Ab 12 wurde Ed von Geschirr überschwemmt. Er arbeitete schnell, aber allein war es kaum zu schaffen. Die Kellner rannten, auch für sie war das Ganze im Grunde zu viel. Trotzdem ging der, den sie Rambaud nannten, dazu über, seine Teller selbst abzukratzen, um sie dann sofort in Eds Becken fürs Grobe zu werfen. »Teller, ihr Ratten, ich brauche Teller, Teller, Kreuzspinne und Kreuzschnabel.« Es war Koch Mieke, seine schrille, heisere Stimme aus der Küche. Als auch das Besteck auszugehen drohte und Ed nicht mehr wusste, was er zuerst tun sollte, tauchte Crusoe wieder auf. Eine ganze Stunde blieb er ohne Pause an seiner Seite. Ed bewunderte die Ruhe und das Gleichmaß seiner Bewegungen. Crusoe arbeitete anders, auf eine, Ed fand kein besseres Wort, landesunübliche Weise. Alles, was er tat, unterstrich seine Ernsthaftigkeit, als gehöre sein ganzes Dasein etwas Größerem an. Rambaud scherzte mit Crusoe, aber Ed verstand die beiden nicht. Beide blickten in ein Buch, er rezitierte Crusoe ins Ohr. Als er damit fertig war, zog Crusoe ihn an seine Brust. Chris hatte sich fast bis auf seinen Kopf hinauf mit schmutzigem Geschirr beladen. Alle lachten. Es gab vieles, das Ed nicht verstand, als würde innerhalb der Besatzung eine ihm fremde Sprache gesprochen. Zum Beispiel tauchte öfter der Ausdruck Vergabe oder Vergebung auf. Was auch immer damit gemeint war, es blieb rätselhaft. »Ich werde es lernen«, dachte Ed. An jedem Tag wurde Holz gemacht, wie Crusoe es nannte. Treibholz oder Totholz auf Ofenlänge geschnitten oder zerstückelt mit der Axt. War Crusoe am Hackstock, vibrierte das Wasser in den Becken. Ed wusste, dass es unmöglich war, ihn durch das verkrustete Fenster des Abwaschs zu erkennen, aber plötzlich hatte Crusoe innegehalten und gewunken. Wenig später stand er an seiner Seite, die Axt noch in der Faust. Der Garten muss geschützt werden. Die Wildschweine pflügen alles um mit ihren Schnauzen. Dabei deutete er auf eine Anlage am Waldrand, in der mit gutem Willen einige Beete zu erkennen waren. Im vergangenen Jahr haben sie den Garten vollständig verwüstet, sämtliche Pilze und die heiligen Kräuter. Die Dosis war natürlich zu hoch. Danach fühlten die Schweine sich vollkommen frei, frei von allem. Sie sind etliche Runden geschwommen rund um die Insel, Vater, Mutter, Kind, und haben Gefechtsalarm ausgelöst. Und genau so haben sie sie abgeschossen, Vater, Mutter, Kind. Paff, paff, paff. Sie dachten, was sie denken mussten. Flüchtlinge, hartgesottene Grenzverletzer. Der Sand da unten war rot für eine Weile. Koch Mieke hat natürlich versucht, ein bisschen frisches Fleisch für den Klausner abzustauben, aber Flüchtlinge werden wie Flüchtlinge behandelt. Es gibt sie nicht, also gibt es keine Leichen. Sie existieren einfach nicht. Crusoe sah zu Boden. Seine Lippen waren blass, die Augen fast geschlossen. Dieser Mann war Ed fremd und doch vertraut. Und nicht wirklich vertraut, es war mehr ein Vertrauen, nach dem man sich sehnte. Die Schweine hatten zu viel Freiheit im Blut, verstehst du das, Ed? Diese Freiheit, er deutete auf den Kräutergarten und machte eine Handbewegung hinüber zum Klausner und verstummte. Da der Strand zu Füßen des Klausners steinig war, wanderte Ed bis zum ersten Küstenvorsprung, wo es sandige Stellen gab. Ed hegte die Vorstellung, auf irgendeine Weise zu sich zu kommen in dieser Pausenstunde, das Meer zu atmen, nachzudenken, aber er war viel zu erschöpft. Die seifigen, fauligen Dünste des Abwaschs hatten den Umriss jenes Schreckens aufgeweicht, der ihm immer noch in den Knochen pochte. Nicht gesprungen. Er fühlte etwas wie ein Heimweh nach Arbeit. Das Studium hatte ihn konturlos und beliebig gemacht. Bei der Arbeit wurde er sich wieder ähnlich. Die Arbeit führte ihn zurück in eine spürbare Ähnlichkeit. Mühseligkeit, summte es aus seinen Beständen. Er fragte sich, ob er bestanden hatte, ob er jetzt der Abwäscher des Klausners war. Jeden Morgen um 7 Uhr war die Tafel komplett eingedeckt. 12 Teller, je 5 an den Längsseiten, 2 an den Stirnseiten. Eds Aufnahme dauerte nur wenige Minuten. Nachdem Kruse und Koch Mieke Platz genommen hatten, wählte Ed einen der Stühle auf der hinteren Seite der Tafel. Tatsächlich handelte es sich um den Platz seines Vorgängers namens Speiche. Speiche wurde noch ab und zu erwähnt in den Gesprächen, aber nur zur Belustigung über einen, der den Klausner offensichtlich nicht bestanden hatte und auch darüber hinaus nicht geeignet gewesen war. So drückte es Kruse aus, als griffe er dabei auf ein verbindliches Regelwerk zurück, den Kodex der SKs, wie Ed vermuten musste. Inzwischen hatte er verstanden, dass SK nichts anderes bedeutete als die gesprochene Abkürzung für Saisonkraft. Nachdem alle Platz genommen hatten, öffnete sich der Verschlag zu Krombachs Kabinett und Krombach trat hinter seinen Stuhl. Matrosen, ich möchte euch Edgar Bendler vorstellen. Es folgte eine kurze Rede, in der Krombach ihn mit einer halb erfundenen, halb zutreffenden Beschreibung seines bisherigen Werdegangs präsentierte. Mit seiner flachen, offenen Hand deutete der Direktor schließlich auf jeden einzelnen Platz am Tisch. Monika, meine Tochter, die heute entschuldigt ist, seine Hand zeigte auf das Obergeschoss, dann begann sie ihre Reise rund um den Tisch. Chris, Mirko und Rambo aus dem Service, unsere Kellnerschaft, Klugheit und Weisheit, gastronomisches und philosophisches Wissen sind hier aufs Schönste vereint. Mirko promoviert in Soziologie, er kommt wie du, Edgar, aus Halle an der Saale und wird hier bei uns Cavallo genannt. Und hier, vom gleichen akademischen Grad, sein Freund Rambo, unser Philosoph. Kruso kennst du inzwischen? Schirmherr dieses Eilands, möchte man fast sagen. Und auch Koch Mieke aus Samtens auf Rügen, mit dem du schon gearbeitet hast. Ich habe darüber nur Gutes gehört. Rolf, unser fleißiger Smutje, und dort zu deiner Linken sitzen Caro und Rick, unser Tresenehepaar, tatsächlich ein Paar. Und rechts von dir René, unser Eisverkäufer, mein Schwiegersohn. Vergessen wir nicht, dass wir alle auf irgendeine Weise Schiffbrüchige sind. Ed war nervös. Der rednerische Aufwand machte ihn verlegen, zu viel für einen Abwäscher, einen Nachrücker zumal. Krusos Gesicht war jetzt starr, wie versteinert, und es sah aus, als würde er beten. All hands on deck. Alle hoben ihre Kaffeetassen, das Frühstück war beendet. Ohne weiteres drehte Krombach sich um und verschwand in seinem Kabuff. Ed gehörte zur Besatzung. Aber das Mittagessen ließ auf sich warten. Oft verspürte Ed schon vor 12 Uhr einen unabweisbaren Hunger. Irgendwann nahm er eine der Zwiebeln in die Hand und verspeiste sie wie einen Apfel, ohne innezuhalten. Zwiebel war neben Blutwurst die einzige Sache, die Ed nicht oder nur äußerst ungern aß. Jetzt schmeckte sie ihm. Von da an nahm sich Ed an jedem Tag Punkt 12 eine der großen selbstgeschälten Zwiebeln. Es war eine Art zweites Frühstück, seine erste eigene Gewohnheit. Auf gewisse Weise begründete die Zwiebel seine Stellung im Klausner. Bei Ed am Becken herrschte Konzentration und Besonnenheit. Schon von daher lag seine Nähe zu Kruso auf der Hand. Ein Freitag an der Seite Robinsons und niemand musste sich besonders wundern darüber. Manchmal ganz unvermittelt stand ihm G. plötzlich vor Augen. Er hatte keinen Einfluss darauf. Warum tat es so gut, wenig zu reden? Ed begriff, dass das Schweigen innerster Bestandteil seiner Flucht war. Inzwischen nannte er es so. Er musste einfach für sich bleiben, aber er wusste auch, dass er jetzt nicht allein sein durfte. Im Geiste hatte er es versehentlich umgekehrt formuliert und doch genauso gemeint. Ich möchte einen Platz auf der Welt, der mich aus allem heraushält. Später war er den Strand entlang gegangen und hatte den Satz aufs Meer hinausgesprochen, wie eine Bitte, aber das Meer war zu laut und der Wind schob ihm die Worte in den Mund zurück. Vom Abwasch aus hatte es Ed irgendwann entdeckt. Ein Radio, das von Koch Mieke Meine Viola genannt wurde. Ein Röhrenradio der Marke Violetta direkt unter der Küchendecke. Offensichtlich konnte es nicht mehr abgeschaltet werden. Viola, so erzählte Koch Mieke, stamme noch von seinem Vorgänger, der beim Nachtbaden ertrunken war im Sommer 1985. Die Drehregler fehlten und die elfenbeinfarbenen Tasten, die an eine Art Überbiss erinnerten, waren zertrümmert. Derart verstümmelt empfing Viola nur noch Deutschlandfunk. Ihre endlose Sendung war wie das Atmen des Hauses, dem Rauschen der Brandung vergleichbar und im Grunde unbeachtet. Wie ein gestrandeter Wal, der verzweifelt versuchte, ins Wasser zurückzukehren, hob sich das Hochland des Dornbuschs aus dem Meer. Ed betrat eine vollständige Abwesenheit. Geduckt lauschte er dem harten Pochen seines Herzschlags und spürte die alte Sehnsucht nach dem Versteck. Schon vor 12 Uhr war die Terrasse von Gästen überschwemmt, an jedem Vormittag 4 überfüllte Schiffe voller Tagestouristen. Achtung und Vorsicht, schrien die Kellner, aber auch ernsthaftere Zurechtweisungen wirkten nur vorübergehend. Tatsächlich brachte die Stoßzeit von allen das Beste zum Vorschein, und bald begann Ed zu verstehen, was sich hinter den hohen Begriffen von Besatzung und Mannschaft verbarg. Beim ersten Mal hatte Ed geglaubt, Crusoe erläutere etwas, eine Fortsetzung seiner Unterweisungen, auf die gut zu achten wäre. Sein Ohr hatte sich an den Hallraum des Abwaschs gewöhnt, trotzdem verstand er nur einzelne Worte, die sich wiederholten. Es waren die Worte Mann und Meer. »Was?« brüllte Ed durch das Tosen der Stoßzeit. Zu heftig vielleicht, denn augenblicklich hielt Crusoe seine Hände still. Das Wasser klatschte gegen die Wandung des Beckens. Am Hochried vorbei, am Niedermoor vorbei, zieht das Boot nach dem Meer. Es schien sich um eine Art Zauberformel zu handeln, denn schlagartig wurde es still ringsum. Sogar das Radio in der Küche verstummte, als der Chor anhob. Zieht mit dem ziehenden Mond das Boot nach dem Meer. So sind sie Gefährten zum Meer, das Boot, der Mond und der Mann. Warum ziehen der Mond und der Mann zu zweit so bereit nach dem Meer, so bereit nach dem Meer? Noch ehe Ed die Szene begriffen hatte, krachten die Teller der Kellner in sein Becken. Chris stürzte an allen vorbei, er brüllte, so bereit nach dem Meer, und umarmte Crusoe, der dabei nahezu unbewegt blieb, was nicht eigentlich abweisend oder unnatürlich wirkte. Es entsprach nur der Würde des Gedichts, das sie gemeinsam vorgetragen hatten, offensichtlich eine Art Hymne des Klausners, unser Heiliges, wie Crusoe es später noch öfter erklärte. Komm doch rein. Die Tür war nur angelehnt. Crusoe stand am offenen Fenster und beugte sich über ein sperriges Metallgestänge. Das Zimmer lag nach vorn zur Terrasse. Das Gestell mit dem Feldstecher stand direkt hinter den Gardinen. Erkennst du die Stelle? Vorsichtig trat Crusoe zur Seite und schob Ed vor das Stativ. Ed sah ein Stück Strand, ein paar Wellen, weich und geräuschlos. Gut, gut, jetzt hast du's. Ed sah einen Turm aus Stahl, auf der Plattform eine Kabine, einen Suchscheinwerfer, Antennen und ein Radar. Rechts vom Turm stand eine Doppellafette, abgedeckt mit einer Plane, dahinter 2 Baracken und eine Garage, vor dem ein Multicar und ein Motorrad parkten. Daneben 3 Hundezwinger in einer Reihe. Direkt über seiner Nase justierte Crusoe jetzt die Einstellung der Linsen. Ed spürte seinen Atem im Nacken. Ein Mann betrat den sauber gehakten Sandstreifen zwischen den Stacheldrahtzäunen. »Das ist Voskamp. Er ist der Inselkommandant, Bewacher unseres Schicksals, wenn man so will, aber auch, wenn wir nicht wollen.« Crusoe tätschelte das abgegriffene Fernglas. Erkenne die Bewegung, erkenne, was kommt und erkenne, was verschwindet. Erkenne die Leuchtsignale in der Nacht. Wachsamkeit, Wendigkeit, vor allem aber Verborgenheit, das sind die drei Dinge, darauf kommt es an, Ed. Das alles lag außerhalb seiner Welt, Lichtjahre entfernt. Andererseits, was war seine Welt? Der Klausner hatte ihn aufgenommen, er hatte Arbeit gefunden und eine Unterkunft, und er fühlte sich geborgen in Crusos Nähe. Eine Weile beobachteten sie die Gäste, die Crusoe unsere Obdachlosen, meist aber auch nur die Schiffbrüchigen nannte. Sie alle gehören nicht mehr wirklich zum Land. Sie haben das Land unter ihren Füßen verloren, verstehst du das, Ed? Crusoe erklärte Ed, was er dort sah. Aussteiger, Abenteurer, Antragsteller. Er sah Liebende, Abtrünnige, gescheitert auf irgendeine Weise und Flüchtlinge in spe, die er als seine Sorgenkinder bezeichnete. Sie sind Reisende eben, in einem sehr kleinen Land. Sie sind Pilger über die längsten Strecken der Erde, Ed. Und dann sitzen sie hier? Wo sonst? Auf der Terrasse schaut man weit hinaus, bei guter Sicht bis ins Jenseits. Niemand kann dir das Sehen verbieten, schon gar nicht bei Sonnenuntergang. Du weißt, es ist deine erste Vergabe, das heißt, du wählst selbst aus. Ich wähle aus. Du wählst dir deinen eigenen Schiffbrüchigen aus. Schau sie dir an, Ed, den einen oder die eine. Ed senkte den Kopf. Er wollte weg. In 1-2 Stunden fällt es ihnen ein, dann fühlen sie sich stark genug. Und immer wieder gibt es den, der zu allem bereit ist. Ob ihn der Suchscheinwerfer findet oder nicht, egal. Er wird es nicht schaffen. Nur sehr viel Salzwasser schlucken, irgendwo da draußen, fernab. Und dann das Ende. Und niemand da, der letzte Augenblick und vollkommen allein. Welche Kränkung, Ed, welche verdammte Kränkung ist das? Von allen und allem verlassen. Crusoe schlenderte zu einem der vollbesetzten Tische. Die Begrüßung war überaus herzlich, als hätte man sie bereits erwartet oder früher schon einmal getroffen. Ed spürte die Verlassenheit. Sein Blick ging aufs Meer hinaus. Manche griffen nach der Flasche, die Crusoe auf den Tisch gestellt hatte. Ed trank schnell. Ed verstand, dass er weder zu ihnen, den Schiffbrüchigen, noch zur ehrenwerten Gilde der SKs gehörte. »Was denkst du, Ed?« »Wie ist deine Wahl?« flüsterte Crusoe. Die Gespräche machten eine Melodie, ein Auf- und Abgeräusch, sauber eingepasst ins Meeresrauschen. Dr. Z war da und das Seminar hatte gerade begonnen. Ohne ein einziges Mal zu stocken, sagte er Georg Trakels Gedicht »Die Verfluchten« auf, dann das Gedicht »Psalm«, zweite Fassung, dann das Gedicht »Sonja«, das er schon immer sehr gemocht, und dann unterwegs wieder ein langes Gedicht. Er zitterte. Mitten in »O das Wohnen« nahm ihn Dr. Z., der jetzt Crusoe war, am Arm. Er zog Ed weg vom Tisch und beförderte ihn über die Terrasse, dann durch den halbdunklen Klausner bis in den Abwasch. Ohne weiteres drückte er seinen Kopf ins Becken fürs Grobe. Crusoe hatte die Kraft. Sein Griff war unerbittlich. Ed dachte, schlucken und von allen und allem verlassen. Das Wasser war wie Eis auf seinem Schädel. Dann war es vorbei. Crusoe umarmte Ed und sagte etwas wie »Danke, mein Freund«. Als er vom Strand zurückkam, lag ein mit Maschine beschriebenes Blatt Papier am Fußende seines Bettes. Die Kündigung schoss es Ed durch den Kopf. Finito. Es war einer der alten Klausner-Kopfbögen aus den 30er oder 40er Jahren, wie sie sich stapelten im sogenannten Archiv. Unter maßlos stilisierten Windflüchtern standen drei Worte in Großbuchstaben: Alexander Dmitrijewitsch Krusowitsch. Es berührte Ed eigenartig, den Namen vollständig vor Augen zu haben, als handelte es sich dabei um eine andere von Crusoe geheim gehaltene Person. Ohne Freizeile und ohne Überschrift begann unter dem Namen das Gedicht oder das, was Ed für Crusos Gedicht halten musste. Er überflog die erste Zeile und augenblicklich wusste er es. Am Abend der Vergabe hatte er Trakel zum Vortrag gebracht, er hatte sich lächerlich gemacht. Bis zu dieser Sekunde hatte die Erregung sein Gedächtnis suspendiert. Mit einem Schlag stand ihm alles vor Augen. Die Rede Crusos, sein Trinken, die Erscheinung von Dr. Z. Er hatte versagt. Er hatte Trakel vorgetragen. Er hatte sich damit den Schiffbrüchigen entzogen, ihrer süßen, hilfsbedürftigen Gestalt, ihrem Sonnen- und Treibholzgeruch. Ed fasste nach seinem Geschlecht und presste es. Es war ein Eklat. Es dämmerte bereits, als Crusoe sein Zimmer betrat, verhalten, aber ohne tatsächlich zu zögern. Sein Klopfen bedeutete das Öffnen der Tür, als benötige er die Zustimmung nicht wirklich. Eine fließende Bewegung von 2, 3 Schritten und Crusoe saß auf seinem Bett. »Du hast gearbeitet. Nur etwas gelesen. Du hast gearbeitet und ich habe wieder einmal nichts Richtiges getan. Das würde ich nicht sagen«, entgegnete Ed und legte seine Hand neben das Gedicht. Der König des Klausners und vielleicht der ganzen Insel hatte ihm ein eigenes, mit Maschine geschriebenes Gedicht aufs Bett gelegt. Ed war berührt von dem Vertrauen, das Crusoe in ihn setzte. »Es ist also, was mir zuerst aufgefallen ist.« Er wusste noch nicht, in welche Richtung seine Bemerkung eigentlich gehen sollte. »Ich würde es gern lesen«, unterbrach ihn Crusoe. Leise und monoton, ein wenig schleppend und dabei bestimmte Silben auf übertriebene Weise akzentuierend, trug er Zeile für Zeile vor. Am Ende jeder Zeile gab es eine längere, eigentlich zu lange Pause, in der nicht mehr als das Geräusch der fernen Brandung zu hören war. 3 Strophen später saß Ed wie gefesselt im Bannstrahl des Vortrags. Dieselbe vorbildliche Kraft, die von Crusoes Person ausging, wenn er die Abflüsse spülte oder Treibholz vor der Brust zum Holzplatz schleppte, ergriff und verwandelte das Gedicht, und am Ende war es das einzig Mögliche, ja, das Gedicht stimmte. Es stimmte vollkommen überein mit Crusoes Person, das heißt, es war mit seinen Worten gesagt. Es hatte den eigenen Ton. Es war das einzig mögliche Gedicht. Augenblicklich verspürte er den Wunsch, etwas von sich selbst zurückzugeben. Auf dem Bild, ist das deine Schwester? Ed hatte geglaubt, er schaue in die Augen von G. Aber es handelte sich lediglich um eine Ähnlichkeit des Blicks und der Haltung, mit der das magere Mädchen den Fotografen angesehen hatte, das Lächeln wie festgezurrt in den Mundwinkeln. Ed erkannte die waagrechten Augenbrauen, das Flächige der Wangen, Crusoes Wangen. »Wie kommst du darauf?« »Wegen des Gedichts. Ich dachte, es geht um sie und um dich vielleicht. Ich meine, es ist wirklich großartig, Losch.« Das erste Mal hatte er Crusoe mit seinem Kosenamen angesprochen, es geschah einfach so. Mit einem Ruck erhob sich Crusoe, und ehe Ed es begriff, packte er ihn an den Schultern und bog ihn rücklings über den Tisch aus dem geöffneten Fenster. Ja, er hatte versagt, vollkommen versagt, und also gab es keine andere Möglichkeit. Tatsächlich war Crusoe aufgestanden und hatte sich zum Fenster gebeugt, fast beugte er sich über Ed hinweg, der sich weit zur Seite lehnen musste, damit Crusoe nicht auf ihm lag. Der Geruch seiner Achselhöhlen, süßlich wie vergoren, wie alte, sonnengetrocknete Kiefernrinde. Ein Patrouillenboot. Crusoes Gesicht war starr und fast weiß im Licht der Lampe. Es liegt sehr hoch im Wasser. Als bedeute diese Tatsache irgendetwas, griff Crusoe nach dem Gedicht und ging zur Tür. »Danke für gestern, Ed, ich meine, für deinen Vortrag. Ich wollte dich fragen, ob du mir etwas davon aufschreiben könntest, vielleicht diese 3, 4 Gedichte von gestern.« Damit verschwand Crusoe aus dem Zimmer, fast ohne Bewegung. Das ist die einzig wahre Karte unserer Welt, Ed. Die Karte der Wahrheit, wie du es vielleicht sagen würdest. Am Ende ihres Streifzugs hatte Crusoe vorgeschlagen, einen Abstecher auf den Schwedenhagen zu machen, zu mir nach Hause, wie er sagte. Sie kamen vor ein hohes, schmales Backsteingebäude, Institut für Strahlungsquellen. »Das ist der Turm«, erklärte Crusoe. Der im Turm verborgene Raum erinnerte an ein Jugendzimmer. Rechts von einer schießscharten-ähnlichen Öffnung hing eine große kindliche Zeichnung. Die Zeichnung bestand aus drei übereinanderliegenden Farbflächen, matte, ausdruckslose Wasserfarben, die Ed augenblicklich an die trostlosen Tuschekästen seiner Schulzeit erinnerten. Crusoe schaute ihn an. Erst jetzt erkannte Ed das Bild der auf den Kopf gestellten Fahne. Bald entdeckte er die Landesgrenzen, die Umrisse Rügens, Usedoms, den Das und, sehr fein, fast unsichtbar, die schmächtige Gestalt ihrer eigenen Insel, das Seepferdchen mit dem Flattermaul. Crusoe blickte zur Karte, dann zu Ed. »Auf dieser Insel«, Crusoe deutete auf Hiddensee, »ich meine, in diesem Land gibt es keine einzige reale Karte. Es ist der Abstand, der niemals stimmt, die gefälschte Größe des Meers, gefälschte Weite, falscher Horizont. Von Küste zu Küste. In diesem Land, mein Lieber, werden nicht nur Flüsse, Straßen und Berge verschoben, solange bis niemand mehr weiß, wo genau er eigentlich zu Hause ist. Diese Karte, mein Lieber, ist wahr. So wahr wie das Amen in der Kirche. Amen. Möhn, Möhns Klint, Gezer. Crusoe verlor sich in der Aufzählung von Orten, die nur als winzige Kreuzchen oder Zahlen eingezeichnet waren. Was bedeuten diese Linien, Losch? Das sind die Wege der Toten. Zuerst schwimmen sie noch oder rudern ein bisschen, oder sie hocken in winzigen Tauchmaschinen, oder sie hängen an Motoren, die sie durch die Brandung ziehen. Aber sie schaffen es nicht. Irgendwo da draußen läuft Wasser in den Vergaser, oder sie erfrieren, oder die Kraft reicht nicht aus. Manche werden drüben angespült, manche mit den Fischen aus dem Wasser gezogen. Ich hatte keine Ahnung, ich meine, was ich damit sagen wollte, Ed, es ist der falsche Weg, ganz der falsche. Oder anders ausgedrückt, es gibt sie, die Freiheit. Sie ist nämlich hier, auf der Insel. Und hier beginnt sie, unsere Aufgabe, der Ernst unserer Sache. Das heißt, 3 Tage... und sie sind eingeweiht. 3 Tage hier und sie können aufs Festland zurück. Niemand muss fliehen, Ed. Niemand ertrinken. Denn dann haben sie es im Kopf, im Herzen, wo auch immer. Die Unterbringung aller Schiffbrüchigen war ohne Zweifel eine schwierige, im Grunde unlösbare Aufgabe. Crusoe, der als Quartiermeister auftrat, unterteilte in feste Quartiere und Freiluftquartiere. Das waren spezielle sogenannte eingeweihte Plätze zu Füßen der Moränen. An erster Stelle aber standen die Zimmer der SKs, eine nicht unbeträchtliche Zahl von Schlafgelegenheiten über die gesamte Insel verstreut. Das übrige System der Notunterkünfte war Ausdruck seines strategischen Talents, einer bis ins Militärische hineinreichenden Veranlagung, die es Crusoe erlaubte, seine Verstecke als ein System von Stützpunkten anzusehen. Während ihrer Streifzüge wurde Ed von Crusoe eingeweiht in die schwarzen Quartiere und ihre Details. »Ich möchte gern bleiben, auch den Winter über«, sagte Ed. »Dazu gehört viel«, antwortete Crusoe. »Ich glaube, ich kann es schaffen.« »Das kannst du, Ed.« Losch nahm ihn in den Arm, und Ed ließ es bereitwillig geschehen, wie er alles geschehen ließ. Selbst wenn sie in diesem Moment nackt gewesen wären, warum dachte er so? Hätte ihm das nichts ausgemacht? Ich wusste es, Ed. Ich wusste es. Warum sprichst du nie von deiner Schwester, Losch? Warum ich? Die Antwort war seltsam genug. Auf seine militärische Art trat Crusoe einen Schritt zurück in das halbdunkle Zimmer. Für einen Augenblick stand er einfach nur da, ein paar eng gefaltete Blätter in der Hand. Ed erkannte das karierte Papier. 3 Strophen, dann hatte Ed es begriffen. Das war nicht Trakel, das war Crusoe, Crusoes Ton, der aus Trakel etwas Eigenes machte, eigene Worte, eigene Gedanken, eine ungeheuerliche Transformation. Über Sonjas weiße Brauen kam sein Freund nicht hinaus. Das Blatt in seinen Händen hatte zu zittern begonnen, und noch vor dem Schnee, der ihre Wangen feuchtet, brach er in Tränen aus, ungehemmt. Er weinte, er heulte wie ein Tier. Losch. Mitten in Eds Zimmer stand der große Kruso, der arme Kruso, und rang nach Luft. »Wir haben nicht immer hier gelebt«, er beruhigte sich langsam. »Als wir an diesen Ort gebracht wurden, war ich 6 Jahre alt, meine Schwester war 10. Eine Schwester meiner Mutter hatte einen deutschen Physiker geheiratet, einen wichtigen Mann. Sie hatten sich in Moskau kennengelernt, noch während des Krieges. Du hast sein Institut gesehen, das Institut für Strahlungsquellen. Als mein Vater uns dort abgab, wussten wir noch nicht, dass das auf eine Stiefelterngeschichte hinauslaufen würde. Romstedt, mein Onkel, hat alles und alle durchleuchtet in seinem Institut, auch mich und meine Schwester, uns am liebsten, glaube ich. Die Zeit vor Hiddensee liegt weit entfernt, wie ein vergessener Kontinent in einem anderen, früheren Jahrhundert. Er hielt das Blatt mit dem Trakelgedicht vor sich hin, als wäre dort seine Geschichte aufgeschrieben. Oft saß ich vor dem Kamin im Arbeitszimmer meines Vaters, wo ein Kamelfell lag. Auf diesem Kamel bin ich geritten. Während wir durch die Steppe ritten, stürzte mein Vater, der General, mitten im Gespräch ans Fenster und brüllte etwas auf den Appellplatz zu den Soldaten. An jedem Tag wurde exerziert, am längsten am Sonntag. Seine Mutter war Wolgadeutsche, wie meine Mutter, sein Vater Russe. Ich glaube, sein Wolgadeutsch machte meinen Vater einigermaßen unentbehrlich, und so wurden wir nie zurückversetzt. Als mein Vater meine Mutter kennenlernte, war sie Artistin in einem Zirkus in Karaganda. Sie hat uns Fotos gezeigt. Ganz jung sah sie aus, wie ein Kind, ein Zirkuskind. Vor allen Regimentern ist sie aufgetreten. Du weißt, die Russen lieben den Zirkus. Es war nicht so leicht zu verstehen für mich, warum sie immer wieder dort hinaufsteigen musste, auf dieses Hochseil. Auf keinen Fall durfte ich denken, dass Mama herunterfallen könnte. Denn dann würde sie herunterfallen, das war sicher. Die beste Variante war zu denken, dass sie nie herunterfallen würde, und zwar ununterbrochen, nur diesen Gedanken, sonst nichts. Aber das war sehr anstrengend, und ich schaffte es nie lange genug. Von irgendwo sickerte immer das Böse herein, der böse, verbotene Gedanke, der vernichtet werden musste. Die zweitbeste Variante war, sich abzulenken, das Papier vom Konfekt glatt zu streichen, ewig, mit dem Fingernagel. Als ich 6 war, stürzte sie ab. Einen Tag nach meinem Geburtstag. Ich steckte mitten in der zweitbesten Variante, ohne jeden wirklichen Kontakt zu Mama. Verstehst du, Ed? Es war der 3. Juni 1967. Ich war 6 Jahre alt, 6 Jahre und 1 Tag. Im offenen Sarg wurde sie durch das Städtchen getragen, zum Denkmal der im Krieg gefallenen Geheimdienstleute. Mein Vater ließ Ehrensalven schießen, Salven ohne Ende. Meine Schwester hat kleine Zauberkunststücke vorgeführt. Von da an wusste ich, dass sie es war, an die ich mich halten musste, für den Rest meines Lebens. Ohne Mama. Es tut mir leid, Ed. Das hätte nicht passieren dürfen. Die SKs, die den Verteiler betreuen, oft sind sie einfach schon zu betrunken. Ein Augenblick dauerte es, bis Ed begriffen hatte, dass von C die Rede war. Manchmal wird es einfach zu viel, ich kann nicht mehr alles kontrollieren und immer wieder gibt es Probleme, gerade im Zusammenspiel von freier und zentraler Vergabe. Ist sie noch auf der Insel? Wer? C, die Schiffbrüchige. Kruso ließ Ed nicht aus den Augen. Er machte einen Schritt, vielleicht wollte er seinen Zögling umarmen, aber Ed hatte sich rasch dem Becken fürs Grobe zugewandt und nach einer Pfanne gegriffen. Es geht nicht darum, ich meine. Worum dann, Ed? Nichts. Es geht nur darum, um unsere Sache, Ed, die wir hier, er machte eine weit ausholende Armbewegung, alle verfechten. Ed nickte. Ohne Zweifel stand er kurz davor, die Besinnung zu verlieren. C war noch da. Leise betrat sie das Zimmer und kroch ohne weiteres in sein Bett. Sie roch frisch gewaschen, ihr Haar war nass. Ich will dich nicht stören. Du störst mich nicht. Ich muss nur rasch etwas zu Ende bringen. Ihm wurde bewusst, dass er vor ihr den Intellektuellen spielte, und plötzlich war er verlegen. »Geht es dir gut, ich meine? Wie findest du es hier?« »Sehr gut.« Sie lächelte müde und drehte sich zur Wand. Die schattigen Linien ihrer Schulterblätter, Oberarm und Hüfte, das alles schien Ed von unbeschreiblicher Kostbarkeit. Lautlos entledigte er sich seiner Sachen und schmiegte sich an. »Und spürst du sie, die Freiheit?« All diese Schiffbrüchigen waren Pilger, Pilger auf Pilgerschaft zum Ort ihrer Träume, dem letzten Ort der Freiheit innerhalb der Grenzen. Genauso hatte es Crusoe gesagt. In ihrer von Gedichten gestifteten Vertrautheit hatten Crusoe und Ed zueinander gefunden, und Tag für Tag festigte sich ihre Gemeinschaft. Im Ganzen war es mehr als Vertrautheit und mehr als Vertrauen. Im Grunde war es eine gemeinsame Fremdheit, die ihre Freundschaft begründete. Dass es beiden unmöglich war, über das zu sprechen, was ihnen am schwersten auf der Seele lag, schien sie enger aneinander zu binden als jedes Geständnis. Woraus ihr Unglück bestand und was ihr Handeln bestimmte, war besser aufgehoben in einem Gedicht. Sie hatten sich Trakels Sonja vorgetragen, und Losch hatte ihm das Foto geschenkt, das schöne Lächeln in der abgewetzten Hülle, in dem Ed auch G erkannte. Über Gebühr oft hatte er das Bild zur Hand genommen und sich berührt dabei. Zugleich schämte er sich und spürte, wie ihn die Gefühle verließen. Er konnte G nicht allzu sehr geliebt haben, wenn er sich schon jetzt nicht genauer erinnerte an ihr Gesicht. Eds Herz begann sich zu verkrampfen. Er stand im kühlen Abgrund eines Brunnens, umgeben von Wänden aus toten Beständen, riesige, dicht beschriebene Grabsteine, die seinen Schmerz verzerrt und verwandelt hatten in Distanz. Wenn Ed vom Duschen heraufkam, lag einer der alten Klausner-Kopfbögen auf seinem Bett. Nach und nach hatte er jene Texte kennengelernt, die Crusoe, wie er es gern wiederholte, endlich einmal zusammenstellen wollte zu einem Band. »Warum kommt ihr so spät?« Ed wollte einen Scherz machen über seine absolute Orientierungslosigkeit, aber Crusoe unterbrach ihn sofort. »Bitte nicht noch einmal, Ed.« Der Abend war ein einziges Chaos aus verschiedenen Darbietungen, Getränken und nervösem Herumgehüpfe. Im Zentrum stand eine vierköpfige Band, die Gitarre und Elektroorgel mit einer ausrangierten Autobatterie betrieben. Im dünnen Gras glänzten die Flaschen. Es roch nach Schweiß, die Schwüle war zurück und die Tänzer entledigten sich ihrer Kleidung. Bis Crusoe ein Zeichen gab und seine Lesung begann, in schleppenden Rhythmen und mit der ganzen unfassbaren Spannung, die seinem kräftigen, breitschultrigen Körper innewohnte. Crusoes Stimme, Crusoes Ton. Die Hypnose dauerte noch an, als er das Buch längst wieder geschlossen hatte. Vorsichtig und leise rauschte das Meer: »Du kannst meinen Ton übernehmen.« Eine Zeile wie aus dem Jenseits. Ed trat ein ins Stadium der Verheißung. Ed spürte, wie sie mühelos Vertraute dieses Landes waren, Altvertraute eines Verhängnisses, das schon ewig währte und noch ewig währen würde und doch eine Verheißung bereitzuhalten schien. »Tief im Verhängnis steckt die Verheißung«, dachte Ed, ein Paradox, wie es ihm nur beim Lesen mancher Gedichte begegnet war, die ihm mehr bedeutet hatten als alles auf der Welt. »Die Freiheit ist da, tief in uns, sie wohnt dort, so tief wie unser innerstes Ich. Das ist die Freiheit, die ich meine.« Crusoes Ton. »Niemand muss fliehen«, flüsterte Ed. Im Traum sah Ed, dass die Insel überfüllt war. Sogar auf den Buhnen hockten sie und auf den Steinen aus der Eiszeit, die aus dem Uferwasser ragten. Sie glichen großen, trägen Meeresvögeln, aber ohne Gefieder. »Das Foto deiner Schwester, Losch, es erinnert mich an G, meine Freundin, die überfahren wurde, von der Straßenbahn vor einem Jahr. Ich weiß, das ist verrückt, aber manchmal kommt es mir vor, als hätten wir denselben Menschen verloren.« Der Dornbusch war Hauptrivale des Klausners beim jährlich stattfindenden Fußballturnier, das niemand anders als Crusoe organisierte. Das Turnier galt als Höhepunkt beim Tag der Insel. Kommen wir zur Aufstellung, Freunde. Sofort redeten alle. Chris gestikulierte, Rambo fletschte die Zähne, Koch Mieke sprang auf und demonstrierte ein paar Schüsse, bei denen es hundertprozentig geklingelt hätte. Du machst den linken Läufer, Ed. Du sicherst hinten, rückst bei Angriffen nach und bietest dich an. Im allgemeinen Tumult ging Crusoes Taktik vollkommen unter. 7 gegen 7. Jede Halbzeit hatte 10 Minuten. Viele Spiele bestanden aus einer endlosen Reihe von Fouls und sofortigen Entschuldigungen, Fouls und Kameradschaftsbekundungen, Fouls und Umarmungen, Wange an Wange. Ed vergaß, dass er noch vor einigen Tagen absolut am Ende gewesen war. Rambo kämpfte wie ein Tier und diskutierte jede Aktion. Chris sprang hin und her, wie ein Derwisch, wendig gewitzt. Crusoe war weniger schnell, aber schwer vom Ball zu trennen. Rasch rückte Ed auf und bot sich an. Die Trommeln dröhnten und Ed spürte einen alten, fast vergessenen Stolz. Nicht nur die SKs der Insel, auch Einheimische, Tagestouristen und Urlauber hatten sich rund um das Spielfeld versammelt. Kurz, aus dem Turnier wurde eine Feier der SKs, ein Fest der Anerkennung ihrer Kaste. Während des Endspiels tauchten Leute in Uniform auf, aber im Spiel war es nicht möglich, genauer darauf zu achten. Sofort nach Abpfiff wurden die Gläser gereicht. Erst jetzt sah Ed aufs Meer hinaus. Eine lange Reihe grauer Patrouillen und Torpedoboote versperrte den Horizont. Entweder man hatte die Kanonenboote festlich geschmückt oder die aufgepflanzten Fähnchen gehörten zu ihrer Ausstattung, eine Art Kriegsschmuck vielleicht, dachte Ed. Es war ein grandioser, im Grunde unwiderstehlicher Anblick. Wie Ameisen schleppten Soldaten Brennholz heran. Ein riesiges Feuer fraß sich in den Abendhimmel und teilte den Strand. Rechts vom Feuer standen 3 Offiziere der Beobachtungsbrigade. Ed erkannte Voskamp, den Inselkommandanten. Draußen in der grauen Mauer sprangen die Motoren an. Die 3 mittleren Schiffe brachten es fertig, synchron ihre Bordkanonen zu drehen. Sie waren jetzt direkt aufs Ufer gerichtet. Am Strand kehrte Stille ein. Wo war Crusoe? Wo ist Crusoe? Was ist passiert? Er ist verschwunden. Sie haben jeden von uns in die Mangel genommen, stundenlang. Sie haben sein Zimmer auf den Kopf gestellt, aber mein Vater... Plötzlich war Monika nicht mehr unsichtbar. Die Insulaner sagen, ein paar Leute in Zivil hätten versucht, ihn einzukreisen nach eurem letzten Spiel. Seitdem hat ihn keiner mehr gesehen. Als Ed um Mitternacht erwachte, stand seine Tür halb offen. Ein kühler Luftzug auf der Stirn. Nach und nach wurde ihm klar, worüber Viola gesprochen hatte mit ihrer Nachrichtenstimme. Es hatte wieder Flüchtlinge gegeben. Von einer regelrechten Flüchtlingswelle war die Rede gewesen. Im Laufschritt durch den Zaun über die Grenze. Ed versuchte, sich den Zaun vorzustellen, immer wieder. Er sah Menschen im Laufschritt, er sah alten, verrosteten Maschendraht und eine steppenähnliche Gegend. Der Zaun blieb ein Rätsel, das ungarische Grenzerätsel. Plötzlich offen und niemand hatte geschossen. Wie konnte das möglich sein? Es ist 23.57 Uhr, zum Tagesausklang hören sie die Nationalhymne. Eds Herz begann zu rasen. Er kauerte in der Mitte einer grandiosen Verlorenheit. Es war dunkel. Ed hatte Schritte gehört. Losch? Für einen Augenblick Stille. Nur das schwere Atmen seines Freundes auf dem winzigen Tisch, sein Schweiß, sein Gestank. Losch! Leise, Ed, leise. Was ist passiert? Wo warst du? Du bist der einzige Freund, Ed. Ich habe dich überall gesucht. Ich weiß, Ed, ich weiß. Wo hast du das Foto? Da. Crusoe nahm Eds Notizbuch und blätterte, bis ihm das Bild seiner Schwester in die Hände fiel. Hast du sie gesehen? Er betrachtete das Foto. Ed stützte sich auf. Es war zu dunkel. Das Gesicht nichts als ein schwacher Umriss dessen, was verloren gegangen war. Er spürte die Verzweiflung und den Verlust. Jedes Mal war es so, als hätte er es gerade erfahren. Eine Straßenbahn, die letzte gerade, kurz vor der Endhaltestelle. Natürlich, Losch, jeden Tag sehe ich mir das Foto an. Du weißt, wie ähnlich sie sich sind, Sonja und G. Nein, ich meine, hast du sie dort draußen gesehen, bei der Parade auf einem der Schiffe? Kruso sprach hastig und Ed verstand die Frage nicht. Wahrscheinlich hatte er sich verhört. Warum kommst du durchs Fenster, Losch? Ich brauche nur eine Weile Ruhe, sonst nichts. Ein, zwei Wochen. Ich muss nachdenken, Ed. Ich will versuchen, die Vergaben in den Norden zu verlegen. Dann bringen wir das halbe Land dort unter. Wir verstecken sie alle. Hidden See. Hier auf der Insel wird es mehr Freie geben als... Losch! Es tut mir leid, dass ich nicht da war. Was wollen die von dir? Mich, dich, alles. Nachts lag der Klausner so still wie ein Schiff am Meeresgrund. Es gab keine Schiffbrüchigen mehr. Nur Viola war zu hören. Kruso war verschwunden. Ich denke, Sie wissen, was das bedeutet, hatte der Inselpolizist gesagt. Gegen 9 betrat Koch Mieke das Zimmer. Es war ein befremdlicher Moment, der sich Ed einprägte. Sie erfuhren, dass man Kruso verhaftet und nach Rostock gebracht hatte, zur Vernehmung, wie es hieß. Ungesetzlicher Grenzübertritt, Widerstand gegen bewaffnete Organe, Verdacht auf staatsfeindliche Gruppenbildung. Plötzlich stand alles Mögliche im Raum. Kruso sei in Handschellen durch den Ort geführt worden. Es freut mich, dass Sie gekommen sind. Es freut mich, dass Alosha einen wirklichen Freund hat auf der Insel. Ed wollte etwas erwidern, aber Professor Romstedt wehrte ab. Er schien auf Ed gewartet zu haben. Ja, Sie waren schon da, schneller als ich sogar. Das erste Mal kamen Sie nach Sonjas Tod. Alosha hat gesehen, wie seine Schwester ans Wasser gegangen ist, aber mehr sicher nicht. Losch hat nie darüber gesprochen. Sie waren unzertrennlich, sie waren füreinander geschaffen. Ihre ganze schwierige Geschichte, ihr Unglück hatte sie füreinander bestimmt. Sie konnten nicht ohne einander. Wie dem auch sei, 7 Jahre lang hat er jede Bewegung notiert. Küstenwache, Kanonenschiffe, Minensucher, jedes Manöver, Typ, Zeit, Kurs des Bootes und immer, ob es Lichter gab auf den Schiffen, welche Lichter, welche Farben. Mehrmals haben sie uns gefragt, warum er jedes grüne Licht extra eingekreist habe. Heute bin ich sicher, dass er darin ein Zeichen sah. Sonja, die ihm Zeichen gab. Als er erwachte, schien ihm die Sonne ins Gesicht. Er trank, aß die Zwiebel, die er sich eingepackt hatte, dazu 2 Scheiben Mischbrot. Angekurbelt vom Wind zirkelten die Spitzen des Strandhafers geometrisch saubere Kreise in den Sand. Dazu die Brandung, das leise, unablässige Rauschen, in das Eds Denken sich eingerollt hatte wie in einen warmen, schützenden Kokon. Dann hörte er es, das erste Mal. Mitten in ihm selbst wohnte der Ton. Ein eigener Ton, so gut wie ein eigenes Schicksal. Er musste ihm nur folgen. Alles konnte wertvoll, alles konnte von Bedeutung sein. Als ginge es nur darum, zu hören, zu sehen, zu leben, und zwar von nun an. Überall verbarg sich die Möglichkeit einer Zeile, eines Wortes, das stimmte. Selbst die Arbeit im Abwasch und ihre Ödnis erlangten ein vollkommen neues Gewicht. Die eigene Stimme, der eigene Ton. Ein Licht war das, ein Leuchtturm, an dem Ed von nun an seine Position bestimmte. Erobern, flog es ihm durch den Kopf. Crusoe hatte begonnen, seine Streifzüge wieder aufzunehmen. Ed begriff nicht, wie er es wagen konnte, seine alten Kreise zu ziehen. Die erste Route der Ruhetage nach seiner Rückkehr glich einem Triumphzug. Fast überall wurde er herzlich begrüßt, gelegentlich auch mit großem Hallo. Trotzdem fehlte es am Ende an der Bereitschaft, die alten Absprachen zu erneuern. Die alte, mit den Ideen der Freiheit wie natürlich verknüpfte Begeisterungsbereitschaft existierte plötzlich nicht mehr. Schwerwiegend war der Verdacht, den Crusoes rasche Rückkehr ausgelöst hatte. Sein Ruf als Held, in Handschellen abgeführt, war fragwürdig geworden. Und es gab Gerüchte. Crusoe ein Russe? Spricht doch Deutsch. Und der Akzent dieser komischen Worte? Eine Art Thüringisch vielleicht. Er kommt nicht von dort. Aber auch nicht von hier, oder? Am 5. September fehlte Koch Mieke beim Frühstück. Krombach erschien, räusperte sich und verlas einen Abschiedsbrief. Von Viola kamen Nachrichten unverständlich. Krombach schwieg. Einige verlassen uns jetzt, begann Crusoe leise. Nicht wenige darunter, die wir gebraucht hätten, ja, die dringend gebraucht werden hier. Einige werden wiederkommen, viele sogar. Sie haben die Insel im Stich gelassen, ja, aber bald werden sie begreifen, dass auch mit Valuta. Selbst aus Crusoes Rede schimmerte das Wort wie ein Goldstück im Dunkel. Valuta, Geld aus dem Westen. Nur die Trugbilder der Freiheit haben einen Preis, die Freiheit aber ist unbezahlbar. Und sie besteht in erster Linie aus Pflichten, verdammt, nicht aus Privilegien. Formulieren wir es lieber so. Die uns jetzt verlassen, leugnen die Verantwortung, die sie haben für diesen Ort. Sie denken nur an sich selbst. Und nun seid ihr es, die das alles tragen, ihr mit eurer Arbeit, jeder an seinem Platz. Es war das erste Mal, dass Crusoe offen das Kommando übernahm. Etwas war in Gang gekommen. Erdteile verschoben sich. Zu fünft würde es nahezu unmöglich sein, den Klausner zu betreiben. Crusoes Scholle war inzwischen weit draußen, weshalb sie ihn nicht mehr verstehen konnten. Warum ziehen der Mond und der Mann zu zweit so bereit nach dem Meer? Nachts gefror die Stille in den leeren Zimmern. Draußen rauschten die Bäume oder das Meer. Crusoe trank. In der Nacht spürte Edgar ein Beben. Im Traum glitt der Klausner ins Meer langsam bedächtig mit rundum verschlossenen Luken wie ein Schlachtschiff, das vom Stapel läuft. Jeder Zweifel fiel von ihm ab, reine Freude unbeschreiblich. Am Morgen war Crusoe verschwunden. Getrieben von Schuldgefühlen durchstreifte Ed den Dornbusch, kehrte aber immer wieder zum Klausner zurück. Der geweihte Schlafplatz war mit Blättern bedeckt, darunter lagen die Mumien in ihren Schlafsäcken, schiffbrüchige, vergessene Freiheitssucher, Schwarzschläfer. Ed nahm das Fahrrad und fuhr hinunter in den Ort. Über dem Eingang zum Pfarrhaus hing ein Plakat mit den Worten »Die Reformation geht weiter«. Ed fuhr die schwarzen Quartiere ab. Der Pfad zur Sommerhütte war unauffindbar, von Sanddorn überwuchert. Einige der Verstecke wie verwüstet. Am Ende lief Ed noch einmal den Strand ab Richtung Süden. Irgendwann starrte er bloß noch hinaus, das kalte Rauschen der Brandung im Ohr. Das Meer, die Verheißung. Es war die Stelle, an der Sonja ihren Bruder verlassen hatte. Ed begriff es und konnte sich nicht mehr rühren, keinen Zentimeter. Der Ort des Abschieds nahm von ihm Besitz. Liebe Sonja, liebste G., er verlor sie in diesem Moment. Der Schmerz, die Verzweiflung, das Selbstmitleid, unermessliche, unbezähmbare Trauer. Edgar, Ede, Ed, dem das alles passiert war, jetzt konnte er es sein. Die Nachricht hatte ihn erreicht. Lieber Losch. Um Kruso nicht auszusperren, hatte Ed weder die Vordertür noch den Dienstbotenaufgang abgeschlossen. Er übernahm das Kommando. Ed holte sich Brot, Butter, Marmelade und eine Zwiebel aus der Küche. Irgendein Geräusch. Er trug alles in den Gastraum und nahm seinen Platz am Personaltisch ein. Mein Platz, dachte Ed. Er kaute langsam und betrachtete die Fotos der früheren Besatzungen. Unverkennbar leuchtete die Gemeinschaft aus ihren Gesichtern. Ed stellte sich ein Foto mit ihm und Losch vor, braun gebrannt mit nackten glänzenden Oberarmen. Sie lachten und die Bildunterschrift hieß »Robinson und Freitag beim Schach 1990«. Das Geräusch war wieder da. Etwas ging durchs Haus, aber nicht mit Schritten, als wäre der Klausner selbst erwacht. Hastig lief er durchs Haus, aber es war weder oben noch unten. Also hinsetzen. Konzentration. Die Zwiebel. Er nahm das kleine Spitze und begann zu schälen mit steifem Handgelenk. Es war eine Art Vibration. Tackernd und dumpf, dann wieder ein Ächzen, ein Kichern vielleicht, aber sehr leise und wandernd. Von da an nur Einzelheiten. Die Wucht, mit der hinterrücks etwas auf ihn eingestürzt war, direkt aus der Wand. Die Last und der Atem in seinem Nacken. Das Wälzen über den Boden und die animalische Kraft, die versuchte, seinen Schädel in den Abfluss zu pressen. Er drang nach Luft. Ohne Zweifel, das Tier aus der Wand war Kruso. Er keuchte und seine Stimme war heiser. Aus dem Becken über ihnen stürzte das Wasser auf Eds Kopf und machte alles unverständlich. Immer wieder stieß er das Wort Verrat in seinen Nacken und alles erzählt. Verrat an Sonja, Verrat am Klausner und an meiner Mutter. Kruso kniete jetzt in seinem Rücken, weit über ihm und dem Wasserfall. Ganz unten Eds Rippen auf dem Stein. Sie würden zerbrechen. Der Verrat war überall. Das Abflussgitter presste sich in sein Gesicht. Grauer, faseriger Schleim verhinderte, dass rostiges Eisen sich in seine Lippen grub. Er hatte auch andere Freunde, Reste seiner Bestände zum Beispiel, mutige Helfer, die ihm ja wie immer etwas flüstern wollten. Einen Rat, eine Idee, noch in letzter Sekunde. Und leise greift in seinen Mund die Hand der Toten. Sonja lächelt sanft und schön. Ein dumpfer Gong und Kruso schien zu schweben. Wie frisch gefällt lag Kruso am Boden mit ausgebreiteten Armen, als sei der Abwasch des Klausners seine letzte Station. In seinem Haar klebte Blut. Das kleine Spitze hatte sein Hemd auf Höhe der Hüfte aufgeschlitzt, aber die Haut darunter nur geritzt. Kruso hatte sich aufgebäumt und seinen Schädel mit ganzer Wucht gegen das stählerne Becken geschlagen, genauer gesagt gegen das rostige Gestell aus Winkelstahl. Es ist die Stelle, dachte Ed, die Stelle ist einfach empfindlich. Ed lief in den Abwasch, um sich den Mund auszuspülen. Er beugte sich über das Becken und kühlte sein Gesicht. Der Abdruck des Abflussgitters schmerzte. Sein Blick fiel auf die offene Klappe des Speiseaufzugs. Der Aufzug, der niemals benutzt worden war, seit Jahren nicht mehr als eine Vertiefung in der Wand, Platz für Carolas Tee in der Stoßzeit und ein paar Kuchenbleche. Wie lange hatte Kruso dort gehockt? Wie konnte er es geschafft haben, damit auf- und abzufahren, holterdiepolter? Ein feines Vibrieren durchlief den Körper und vorsichtig berührte Ed seine Stirn. Sie war heiß. Er fand kein Gefühl, dem er sich anvertrauen konnte, nur neue Angst und Panik. Kruso in Krombachs Kabuff zu transportieren, kostete alle verbliebene Kraft. Ed nahm die Decke vom Boden und schob sie Kruso bis unters Kinn. »Edgar?« »Losch, jetzt musst du dich ausruhen.« Wie beim Füttern eines Säuglings tippte Ed mit dem Löffel zuerst die Oberlippe an Und tatsächlich, als existiere dieser Reflex ein Leben lang, öffnete Crusoe seinen Mund, aber nur ein wenig. Crusoe schluckte, schlug die Augen auf und begann sofort zu sprechen. Die Aufgabe des Ostens, Ed, ich meine des ganzen Ostens, von den kasachischen Jurten angefangen, vom Zirkuszelt meiner Mutter an, in Karaganda bis zu dieser Insel, dieser Arche, wird es sein, dem Westen einen Weg zu zeigen. Einen Weg zur Freiheit, verstehst du, Ed? Das wird unsere Aufgabe sein und die Aufgabe des ganzen Ostens. Ihnen, die technisch, ökonomisch, infrastrukturell so weit gekommen sind mit ihren Autobahnen, Taktstraßen und Bundestagen, den Weg zur Freiheit zu weisen. Er verschluckte sich, dann der Anfall eines Hustens. Es ist unsere Aufgabe, Ed, die Wurzel zu beschützen vor den Schlacken, die jetzt kommen, in unfassbar wohlriechenden Lawinen, unfassbar verlockend, milde, gut aussehende Schlacken, verstehst du, Ed? Die Freiheit zieht uns an, sie erkennt ihre Helfer. Und sie hat auch dich erkannt. Sie hat dich erkannt, Ed. Das Fieber glänzte wie eine Maske auf seinem Gesicht. Nichts erinnerte an den Hass, mit dem er ein paar Stunden zuvor Eds Kopf in den Abfluss hatte stopfen wollen. Das gehört dir, Ed. Er streckte ihm das Foto entgegen. Es war nur noch ein Fetzen. Ein kostbarer Fetzen, solange dort das sanfte Lächeln zu erkennen war. Unsere eigene kleine Tote, dachte Ed. Wir legen sie einfach hier ab, am Bett. Ich meine für uns beide. Sie ist irgendwo da draußen, Ed. Du kannst meinen Feldstecher benutzen. Du orientierst dich an den Lichtern. Denk an das grüne Licht. Sollte ich einmal nicht hier sein, für eine Zeit, dann kümmerst du dich. Versprich mir das. Versprich es jetzt. Es würde in diesem Moment der Stromkreis unterbrochen, schloss Crusoe die Augen und verstummte. Ich verspreche es, murmelte Ed. Er stellte das Foto zurück auf den Stuhl. Die Wachsflecken, der Schweiß, das zerknickte Gesicht. Es tat ihm weh. Bis Ed begriffen hatte, was geschah, war alles wie gefügt aus schnellen Atemzügen. Gegen das Licht der Schreibtischlampe konnte Ed zunächst nur die untere Hälfte der großen Gestalt genauer erkennen. Ein grauköpfiger Hühne, ein knielanger Mantel, der ihm nach Art der Kommandeure über die Schultern hing. Ein Koppelschloss mit Sowjetstern. Halb geblendet heftete Ed seinen Blick auf die breiten, konturlosen Schulterstücke. Die leeren Ärmel und der leuchtend rote Streifen am Saum des Mantels, ohne Zweifel, ein General. Wie gelähmt lag Ed noch immer unter der Decke. Im Schlaf hatte Crusoe sich gedreht und seinen Arm um Eds Schultern geschlungen, als wollte er ihn halten oder beschützen. Ein Soldat in Matrosenuniform betrat das Zimmer und schlug ohne zu zögern die Decke zurück. Crusoes Griff wurde fester, aber das nützte nichts. Umstandslos zog der Matrose Ed aus dem Bett. Dann begann er, Crusoe zu untersuchen, der schwer atmete, aber nicht mehr zu frieren schien. Crusoe stöhnte und der Soldat machte ein Zeichen. Er hatte einen Port gelegt und einen Tropf angeschlossen, den er jetzt über dem Lager hin und her schwenkte, als gehöre das zur Behandlung. Erschrocken wich Ed zurück, aber der General, der einen schnellen Schritt gerade auf ihn zugemacht hatte, griff nur nach dem Foto auf dem Stuhl, dem Fetzen. Das Gesicht des Generals. Ed erkannte Crusoes große verletzliche Wangen, ihre endlose Fläche, grau und verdorrt, kasachische Steppe, darin ein Kamel, darauf Sonja und Crusoe, die Geschwister, unterwegs zum Aralsee. Aber sie erreichten ihn nie, denn mit jedem Schritt wich auch das Ufer des Sees ein Stück zurück. »Was ist geschehen damals?« fragte sich Ed. Die Frage war zu groß für Krombachs Kabuff. Der Sanitäter hatte Crusoe mit Tischdecken auf die Platte des Personaltisches gebunden. Ihre großblumigen Muster waren mit Speisekrusten und Bierflecken übersät. Der General selbst war es jetzt, der den Tropf in der Luft hielt, das Leben, während sie die Treppe zum Meer hinunterstiegen. Wie ein Pharao auf seiner letzten Reise schwebte Crusoe zwischen den Soldaten, mit den Füßen voran. Ja, für einen Moment schien es Ed, als hielten sie der Ostsee einen Heiligen entgegen, einen Märtyrer, dessen Körper sie in einem nächsten Schritt den Fluten anvertrauen würden, zum Zeichen der Freiheit und zum Beweis, dass sie bereits hier, im Diesseits, zu erlangen war und nicht erst auf Möhn, Hawaii oder sonst wo. Ja, Crusoe musste geopfert werden, geopfert für die Zukunft der Insel. Losch. Er sah, dass Crusoes Augen offen waren, sein großes Gesicht, glatt und weiß, mit ungläubigen Augen. Es war ein jungenhaftes und doch bleiernes Gesicht, ein Kindsgesicht mit Friedhofsblick. Es war das Gesicht Georg Trakels. Nur Ed und sein Irrsinn konnten so denken. Im ersten Moment war kein Boot zu entdecken, nur der Panzerkreuzer, riesig im Nebel. Nie hatte er ein so großes Schiff so nah vor der Küste gesehen. Was von da an geschah, nahm Ed nur noch in einzelnen Bildern wahr. Der schwebende Tropf, der stählerne Nachen, die Übergabe der Infusion, das dunkle, hohle Geräusch der Personaltischplatte auf den Ruderbänken, der Sanitäter, der ihm wortlos die Tasche aus der Hand nahm, die glänzenden Schuhe des Generals im Sand, halb eingesunken, die nassen Ränder seiner sowjetischen Hosenbeine. In diesem Bild blieb die Geschichte stehen. Es enthielt die ganze Geschichte. Die Hand des Generals hatte ihn festgenagelt am Strand. Er spürte sie noch, als das Beiboot vom Mutterschiff eingeholt wurde und der Diesel aufheulte und der Panzerkreuzer oder was immer diese Festung auf dem Wasser darstellen sollte, langsam Fahrt aufnahm. Dann der Schuss. Wie getroffen hatte sich Ed zu Boden geworfen und sein Gesicht in den Sand gepresst. Für Sekunden stand die Brandung still, die Landschaft wie vom Donner gerührt. Auch der General war verrückt geworden. Die Bahn des Geschosses musste weit über ihm verlaufen sein, weit über dem Kliff, dem Land, dem ganzen verrotteten Raum, den sie behausten. Dann Schuss für Schuss in respektvoller Folge. Als ahmten die Kanonen den ersterbenden Herzschlag eines Riesen nach. Dazwischen leises Pfeifen wie von Düsenfliegern, die weit oben fast im Weltall flogen. Nur Einschläge, keine. Keine Explosionen. Mit jedem Donnerschlag wurde der Himmel ein Stück angehoben. Luft strömte ein. Ein Äther von berauschender Frische und Reinheit. Ed schmeckte den Sand. Ein paar Algenhaare klebten in seinem Gesicht und er spürte, wie sein verkrampftes Herz sich lösen wollte. 21 Donnerschläge. Vielleicht verlor er den Verstand. Er kapitulierte. Endlich. Er kicherte in den Sand. Salut, Salut. Schiffbruch, Salut. Abwasch, Salut. Salut, Salut. Er hatte verstanden. Es war das Signal. Das alles konnte untergehen. Crusoe. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Lutz Seiler. Mit Jens Harzer. Komposition Daniel Dickmeis. Ton und Technik Alexander Brennecke und Gunder Herke. Regieassistenz Anke Beims. Hörspielbearbeitung und Regie Ulrich Gerhardt. Produktion Deutschlandradio Kultur mit dem Mitteldeutschen Rundfunk 2015.